50-50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, wir melden uns heute sogar ein paar Sekunden früher als gewohnt. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute auch wieder eine freie Themennacht. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir fangen gleich an, ohne lange Vorreden, mit Klaus. Und Klaus ist 55. Hallo Klaus. Hallo. Klaus, weswegen hast du dich hier gemeldet? Weil ich im Moment ziemlich weit unten bin. Was ist denn los? Ja, meine Partnerin liegt im Sterben und dadurch wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Und ja. Wir haben die zwei Enkelkinder bei uns in Pflege. Die sind im Moment bei dir, die Enkelkinder? Ja, klar. Wie alt sind die Kinder? 14 und 12. Ja. Und du sagst, deine Partnerin liegt im Sterben. Hm? Bei euch zu Hause oder in der Klinik? Nee, die ist nicht mehr transportfähig. Also die wird nur noch palliativ versorgt. Also in einer Klinik? Ja, im Anna in Hocking hier. Hm. Welche Erkrankung hat deine Partnerin? Die hat einen Gehirntumor und Metastasen in der Lunge und in der Leber. Mhm. Und ist so schwer krank, dass sie auf einer Palliativstation, das heißt, dass man... die hatte am Anfang haben sie versucht mit Bestrahlung und Chemo und... Mhm. Nee, sie ist nur noch palliativ. Das heißt, sie ist austherapiert und es geht jetzt darum, dass man ihr so leicht wie möglich macht, dass sie wenig Schmerzen, und so weiter, ja. Wie alt ist deine Partnerin, Klaus? 56. Ja. Und wie lange ist sie schon erkrankt? Da war ja der Treppenwitzer, wusste keiner. Und die ist am 22.12. in Krankenhaus gefahren zu einer Untersuchung. Mhm. Ja, und seitdem liegt sie da. Ach. Das heißt, sie war vorher, fühlte sich völlig normal und alles... Nee, die hatte wohl schon mal so, dass ihren Arm eingeschlafen ist und dort hat mir der Professor dann hinterher erklärt, weil der Tumor da auf das Hirn gedrückt hat und dass er deswegen, da war nicht eingeschlafen, da waren so Lähmungserscheinungen. Und dann hat sie im Dezember, Ende Dezember, diese furchtbare Diagnose gesagt bekommen. Nee, 2 Tage vor Weihnachten. Ja, genau. Das war ja dann Ende Dezember, also 22. sagst du. Ja, Ende Dezember ist 31. Naja, okay. Wie hat deine Lebensgefährtin das aufgenommen? Ja, die ist... Normal ist sie relativ hart im Nehmen. Also, aber... Ja, erstmal baff. Ja, ich glaube... Mit so was hat ja kein Mensch gerechnet. Hat man ihr gleich gesagt, dass das so schlimm ist, dass es eigentlich keine Rettung gibt? Der Professor hat ihr gesagt, wenn sie 2 Tage später gekommen wäre, wäre sie tot. Wie ist denn der Zustand im Moment von deiner Lebensgefährtin? Ja, wie gesagt, sie wird nur noch palliativ versorgt. Ja, aber ist sie ansprechbar zum Beispiel? Wir waren heute Morgen da... Einer von meinen Pflegekindern wollte mitgehen. Und ja, ihre Mutter war mit dabei, ihr Bruder war mit dabei. Und der Letzte, weil ich heute mit der Ärztin gesprochen habe, was kann heute sein, es kann morgen sein, es kann in einer Woche sein oder in 2 Wochen. Mhm. Aber nochmal die Frage, ist sie ansprechbar? Nein, weil die steht ja pausenlos unter Medikamenten. Also die ist manchmal desorientiert. Und dann hat sie mal wieder so für 5 Minuten einen klaren Moment und dann knickt sie wieder weg. Ja. Hast du denn mit ihr, vielleicht in den letzten Wochen, als sie noch ansprechbarer war, hast du da mit ihr über das Ende und über den ihr Sterben und ihren Tod gesprochen? Ja, na klar. Wie hat sie sich dazu geäußert? Ja, wir waren uns einig darüber und da hatte ich ja auch mit dem Krankenhaus, Moment, ich brauche mir mal eben eine Kippe an. Wir waren uns auch einig darüber, dass wenn es eben Richtung Ende geht, dass sie zu mir nach Hause kommt zum Sterben. Ja. Und da wollte sie genauso, weil... Ja. Also... Und das geht jetzt nicht mehr? Nee, die ist noch nicht mal mehr transportfähig. Mhm. Die hat 120 Kilo gewogen und... Als du mit ihr noch hast sprechen können, hat sie da... Hast du bemerkt, dass sie Angst oder Panik hat vor dem Sterben? Nein. Ich gehe ja immer hin und sage ihr, kämpf und halt die Ohren steif. Und sagst du das jetzt im Moment auch noch immer zu ihr? Ja, na klar. Vielleicht ist das gar nicht so gut, das jetzt noch zu sagen. Wenn... Ja, wenn die also ich habe vor Mittag mit der Ärztin gesprochen, wo wir da waren. Und sie sagte, das Letzte, was sie braucht, ist, dass jemand ihr erzählt, pass mal auf, du gibst sowieso die Löffel ab. Naja, so muss man das ja nicht sagen. Ja. Ich weiß es nicht so recht. Es kommt mir so der Gedanke gerade nur, wenn jemand so schwer krank ist und eigentlich quasi im Sterben liegt und wenn man dann sagt, kämpf. Vielleicht macht man ihm das Sterben und das Gehen dadurch schwerer, als wenn man nichts sagt. Oh, ich habe die Ärztin noch gefragt, eben was auch die Palliativmedizin angeht. Mhm. Und ich habe mich ja ein bisschen im Internet schlau gemacht. Aber das ist ein Thema, da habe ich mich vorher nie mit beschäftigt. Mhm. Und Fakt ist, wenn mir eine Ärztin und Professor sagen, das kann heute Nacht sein, das kann morgen sein, das kann in einer Woche sein, das können in zwei Wochen sein. Und da habe ich sie dann gefragt und dem Prof gefragt, ob nicht langsam genug wäre mit der Quälerei. Ja. Was ja, meinte, und das dürfen sie eben nicht. Ah, ach so, du hast quasi indirekt um aktive Sterbehilfe gebeten. Nein, ich habe sie nur gebeten, dass sie zu mir nach Hause kommt. Ja. So, und dort haben sie abgelehnt mit dem Argument, weil ich keine Spritzen setzen darf. Das wundert mich ein wenig. Weil wenn die Medikamente, die diese nach der ersten Chemo hatte und alles, ja. Weil die durfte ja über Weihnachten mal kurz raus, zwei Feiertage, und da durfte ich ihr alles geben und weißt du, mich wundert das insofern, weil die großen Palliativstationen in Deutschland auch eine Ambulanz haben und ein Haus auch Hausbesuche machen. Das heißt, wenn Menschen dort gelegen haben, können sie nach Hause geschickt werden und werden dort zu Hause von den behandelnden Ärzten aus der Station weiter behandelt. Deswegen wundert mich diese Aussage. Nee, da haben die da im Anna auch. Aber die ist nicht mehr transportfähig. Das ist das. Hm. Ja. Dann sollte man es vielleicht auch dabei belassen und ein Transport bedeutet ja auch Stress für einen Sterbenden. Ne? Man sollte sie in Ruhe lassen. Wir haben sie jetzt in ein Einzelzimmer gelegt. Ja. Wie oft, wie viele Stunden so am Tag bist du da? Also normal 24 und manchmal dann reicht meine Nerven nicht, dann muss ich mal wieder nach hier. Aber so 18, 19 Stunden am Tag, ja, nicht so. Das ist schon sehr anstrengend für beide. Sie hat es sehr schwer und... Für also sie schläft ja die meiste Zeit. Mhm. Die beiden Enkelkinder, wie nehmen die diese schwere Zeit denn jetzt wahr und auf? Oh, die haben dran zu knabbern, ist klar. Weinen die? Fragen die? Ich glaube, die kapieren das noch nicht so richtig. Also, hast du es ihnen denn erklärt? Ja, klar. Ja. Ja, mit 12 und 14 versteht man ja schon, wenn die ja, Oma steht. Nee, die sind alt genug, also die wissen, was los ist. Mhm. Wo eben Die haben so viel Scheiße durch ihre Mutter damals mitgemacht, bevor wir die zu uns geholt haben. Und Herr Klaus, ich weiß, dass auf allen Palliativstationen in Deutschland es auch dass es auch Seelsorger gibt und Menschen, die sich um die Angehörigen kümmern. Vielleicht wäre es für dich gut, wenn du da in dem Krankenhaus mal Kontakt aufnehmen würdest, damit du auch ein bisschen stabilisiert wirst. Das hört sich jetzt im Moment super an. Fakt ist, ich meine, ich bin relativ stark. Also mich haut so schnell nichts um. Nur, das ist eben so eine Momentsache. Also, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal eine Partnerin oder einen Partner hattest, wo du 16 Jahre mit zusammen warst. Und er stirbt ja auf einmal weg. Ja, und das ist mir schon klar. Ich weiß. Das ist auch ganz schwer. Das ist einfach dann so hilflos macht. Ja, total. Deshalb war meine Idee, dass du dir vielleicht doch jemanden auch zur Seite holst, der dir so ein bisschen beisteht. Dass man mal ein paar Worte reden kann. Wenn du 16 Stunden bei deiner Lebensgefährtin sitzt und sie liegt im Sterben, ist das eine ungeheure Belastung für dich. Aber für sie auch. Sie kämpft ja ihren letzten Kampf jetzt. Also nee, wenn sie die Augen aufmacht, sie kann ja nur noch auf einer Seite liegen. Und, so. Und wenn sie die Augen aufmacht, die guckt mich direkt an. Und, so. Und wenn sie dann einen klaren Moment hat, dann sehe ich wieder das Lachen in ihren Augen, weil ich dann da bin. Weißt du, so schwer und so traurig das auch ist, aber du machst das genau Richtige. Du musst einfach jetzt immer so oft wie möglich für sie da sein, dass sie das Gefühl hat, er ist bei mir. Ja, klar, sowieso. Das ist das Einzige, was du nur tun kannst für deine Lebensgefährtin. Ist ja die Liebe meines Lebens. Ja, ja. Sonst wäre ich nicht so lange mit dir zusammen. Das ist eine schwere Zeit und ein schwerer Gang und es ist mir völlig klar, was in dir vorgeht. Nee, ist okay. Also, wir überlegen mal jetzt, ob wir dir noch einen Tipp geben können. Bist du damit einverstanden? Dann würde dich gleich meine Psychologin nochmal anrufen. Ja, probieren kann man es mal, ja. Ja. Okay. Ja, so machen wir das, Klaus. Dann mache ich die Leitung jetzt mal frei. Dann musst du gleich auflegen und sie ruft dich gleich an. Ich wünsche dir viel Kraft und ich wünsche deiner Lebensgefährtin ein friedliches Sterben. So ein Schmerzpreis hat es auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau, ja. Das ist ja gut aufgehoben. Ja, okay, alles klar. Klaus, du legst bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Ja, danke. Auf Wiederhören, tschüss. Ja, okay, ciao. Und hier ist Carsten. Carsten ist 32. Guten Morgen, Carsten. Ja. Guten Morgen. Hallo, Carsten. Und was geht's bei dir? Hallo. Ja, bevor ich anfange, darf ich kurz noch was zu dem Vorredner sagen? Natürlich. Da ich jetzt bei der Feuerwehr bin, habe ich auch mit solchen Sachen zu tun. Und ich kann dem Angehörigen bitte wirklich nur raten, lass dir Hilfe zukommen. Das ist eine schwierige Situation. Und ja, ist eine ganz bittere Geschichte und bei weitem nicht so schwerwiegend, wie es bei mir ist. Und ich drücke ihm die Daumen, dass er die Kraft aufbringen kann, für seine Frau da zu sein. Du sagst, bei ihm ist es nicht so schwerwiegend wie bei dir. Was meinst du damit? Bei mir ist es so, ich bin eben schwer verliebt. Nur die Gute ist eben noch vergeben. Das ist das große Problem. Und Ich glaube, du hast dich gerade versprochen. Es hört sich so an, als würdest du sagen, das, was du jetzt erzählen willst, ist viel schwerwiegender als das, was der Vorredner gesagt hat. Das meinst du nicht? Nee, umgekehrt. Ja, genau. Genau. Deine Sache ist viel schwerwiegender. Ja, ich verstehe. Okay. Also, sie ist verliebt, du bist mit einer Frau verliebt, aber die ist mit jemand anderem zusammen. Genau. Ja, und sie sagt auch, dass sie eben mich auch liebt. Und ja, das ist eben sehr, sehr schwierig, ja, für mich gerade in der Situation. Wie lange seid ihr denn schon jetzt miteinander verbunden, sagen wir es mal so? Ja, gute 4 bis 5 Monate. Ja, 5 Monate. Und wie lange ist sie mit ihrem Partner zusammen? Schon? Ja, so gut 3,5 Jahre, ne? Du bist aber solo. Ich bin solo, ja. Ja. Und weiß der Partner etwas von dir? Nee. Nein. Also ich denke nicht, dass er was von mir weiß. Nee. Und dann hätte sie es ja auch erzählt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, ja, klar. Apropos erzählen, was erzählt sie denn überhaupt über ihre Partnerschaft, über ihre Beziehung? Ja, dass es so nicht funktioniert, dass es schlecht läuft und... Was funktioniert denn da nicht? Ja, die ganze Beziehung an sich, ne? Ja gut, aber ein paar Beispiele. Sie fühlt sich nicht wohl bei ihm, sie fühlt sich nicht geborgen, der Rückhalt fehlt. Gut, derjenige ist auch wesentlich jünger als ich, weil der ist Anfang 20. Und sie ist wie alt? Sie ist auch Anfang 20. Ja. Und ja, es ist einfach... Also sie ist rundherum nicht zufrieden mit dem Mann, mit dem sie 3,5 Jahre zusammen ist. Genau. Und jetzt hat sie dich kennengelernt und jetzt seid ihr beiden groß verliebt, kann man das sagen? Ja, das kann man schon sagen, ne? Sie in dich genauso wie du in sie? So wie sie es sagt, ja. Ja. Hast du Zweifel daran? Nee, weil dafür tut sie einfach zu viel und es geht auch einfach zu viel. Wie oft seht ihr euch? Unterschiedlich, ne? Also klar, bei der Arbeit sehen wir uns. Wie bei der Arbeit? Und, arbeitet ihr zusammen? Wir arbeiten zusammen, ja. Achso, ihr arbeitet zusammen. Das ist eine Kollegin von dir. Natürlich, wir arbeiten bei der Feuerwehr zusammen. Ja, nee, das weiß ich ja noch nicht. Du hast gerade nur gesagt, dass du bei der Feuerwehr arbeitest. Genau. Aha. Also seht ihr euch jeden Tag quasi? Nee, wir sehen uns alle 3 Tage. Mhm. Aber da wird auch alles geheim gehalten. Ja, es wird alles vor den Kollegen geheim gehalten. Ne? Und wo trefft ihr euch denn mal privat, wenn ihr euch privat sehen wollt? Das ist unterschiedlich. Ne? Mal irgendwo spätabends auf dem Parkplatz oder mal irgendwie, wenn es mal klappt, bei mir. Ja, aber hauptsächlich eben auf der Arbeit. Ne? Also die Arbeit ist ja der euer Hauptverbindungspunkt quasi. Genau. Und ja, sobald wir im Prinzip dann unsere Ruhe haben, wenn man es so nennen kann, ja, dann wird gekuschelt, dann wird auch mehr gemacht und auf der Arbeit, auf der Feuerwache? Ja. Wird mehr gemacht? Ja. Sex. Ja. Also Sex auf der Feuerwache. Genau. Das war heikel, ne? Kann ja nicht jemand reinplatzen? Wie ist die Lage? Ja, natürlich, klar. Ich sag mal, klar, abgesehen davon, dass jederzeit ein Einsatz kommen kann, sei es ein Brandeinsatz oder ein Rettungseinsatz, kann natürlich auch jederzeit irgendwie ein Kollege reinkommen. Ne? Würdet ihr denn, vernachlässigt ihr in irgendeiner Weise euren Job? Nein. Das heißt, wenn ein Feuerwehreinsatz käme, könntet ihr schnell agieren? Ja. Dann könnt ihr schnell Hose hoch und zur Sache, zur Arbeit. Ja. Ja. Verstehe. Ja. Das ist aber auch die Grundeinstellung sowohl von ihr als auch von mir. Arbeit geht in dem Sinne immer vor. Es geht um Menschenleben. Und dann, ja. Natürlich, also das ist ja auch deine Ehrensache, dass das dann so ist. Sie lebt mit ihrem Freund zusammen? Nee. Ach so, aber dann könntest du sie doch mal besuchen zu Hause oder sie könnte zu dir kommen. Du bist ja nur auch Single. Sie kommt ja auch zu mir. Mhm. Zu ihr hinkommen ist ein bisschen schlecht, weil sie eben noch bei ihren Eltern wohnt. Ach so, verstehe. Hat das für euch einen besonderen Reiz mit dem Sex auf der Feuerwache oder ergibt sich das einfach so? Beides. Beides? Ja, auf der einen Seite ist es der besondere Kick in dem Sinne. Und auf der anderen Seite ist es aber auch das Ausleben in dem Sinne. Das Ausleben? Was Ausleben? Ja, das Ausleben, sie ist eben eine, oder die Frau, die ich bis jetzt getroffen habe, die, naja, ist ja sag mal, was sexuelle Sachen betrifft, indem ich da auch wirklich ausreizt. Mhm. Das heißt, so guten Sex wie mit ihr hattest du noch keinen Mal? Das ist richtig, ja. Und genau. Glaubst du, dass es umgekehrt genauso ist? Für sie? Sie sagt es und ja, ich merke das auch irgendwo, mhm. ja. Doch, schon. Aber es geht hier nicht um eine sexuell leidenschaftliche Geschichte, da ist mehr im Spiel, sage ich oder frage ich nochmal, ja. auf jeden Fall. Genau. Ist da mehr ja. im Spiel. Mhm. Was sagt ja. sie denn, welche Zukunft jetzt eure Geschichte haben könnte? Ja, sie sagt, sie möchte schon irgendwo ja, was planen, kann sich aber nicht von ihrem jetzigen Freund losreißen. Warum nicht? Ja, die Umstände drumherum. Bitte? Die Umstände drumherum. Sprich, Familie, die Eltern verstehen sich sehr gut, ihr gemeinsamer Freundeskreis. Ach, weißt du, Carsten, wenn ich das mal höre, die Umstände rundherum. Gerade am Anfang hast du mir erzählt, dass sie, wenn es denn stimmt, dass sie rundherum unzufrieden ist in ihrer Beziehung. Es läuft alles nicht so, wie sie es möchte. Ne? Hast du gerade gesagt? Mhm, richtig. Und das glaubst du ihr auch, dass das so ist? Ja. Ja? So. Dann kann die doch nicht ankommen mit die Umstände und die Familie. Das ist eine junge Frau. Die ist nicht 20, 25 Jahre mit ihrem Karl zusammen. Dann geht man doch aus einer Beziehung raus, wenn man einfach rundherum unzufrieden ist. Und wenn man dann sogar noch jemanden neuen gefunden hat, mit dem es toll läuft, ziemlich alles toll läuft, was gibt es da noch zu überlegen, wenn es denn alles stimmt, was sie dir sagt? Ja. Ich kann, das ist die große Frage. Ja, ich kann, wenn ich so etwas höre, immer diese Hinhalterei nicht, ich kann es einfach nicht ab. Wenn sie jetzt auch noch sagen würde, dass sie auch große Gefühle für den hegt, aber nur in einer Beziehung klappt es nicht so gut und ich liebe euch beide und so, das ist dann noch eine kompliziertere Geschichte. Aber dieses ist eigentlich nicht kompliziert. Ich sag mal, natürlich klar, was ich nachvollziehen kann, weil es bei mir ja auch irgendwo mal so war, die erste große Liebe ist was Besonderes. Das dass ist man ihre, das nicht das, mal ohne so aufgibt. Das ist ihre erste große Liebe. Aha. Ja. Und das kann ich auch irgendwo in gewisser Weise verstehen. Natürlich, aber nicht von heute auf morgen und auch nicht innerhalb von 14 Tagen. Aber nun seid ihr fünf Monate, sagst du, schon zusammen. Sechs Monate. Da finde ich, sollte die junge Dame sich mal überlegen, ob sie nicht mal endlich eine Entscheidung fällt. Und ich kann dir nur raten, dass du das nicht zu lange mitmachst. Dieses zweigleisige Fahren. Finde ich schon, finde ich. Mich würde es nerven. Ja, ne, ohne Frage. Mich nervt es auch, aber ja. die andere Sache ist, das große Problem ist auch in dem Sinne, dass man eben auch dementsprechend zusammenarbeitet. Und natürlich, das ist jetzt das ganze Risiko, auf das ihr euch habt eingelassen. Alle Komplikationen, die jetzt entstehen könnten, die müsst ihr beide ausbaden. Und das kann natürlich unter Umständen bitter sein. Ja. Wenn ihr aber zusammenkommt, ist das dann auch ein Problem auf der Arbeit? Wenn ihr offiziell nein. zusammen seid? Nein. Nein. Okay. Das wäre kein Problem, nein. Bitte? Nein, das wäre kein Problem. Das wäre kein Problem, das ist doch gut. Carsten, ich kann dir nur sagen, mach's, guckst dir noch ein bisschen an, aber dann finde ich, kannst du ihr auch sagen, pass mal auf, du musst dich jetzt entscheiden. Wenn du wirklich in diese Frau sehr verliebt bist, macht dich das kaputt auf Dauer. Das macht jeden kaputt, der neue ist, dass die Affäre nur ist. Aber sie ist jetzt jemand, ich sag mal, dann durch mein Alter 32, ich habe ja nun auch einige Beziehungen hinter mir oder sonst irgendwas. Und sie ist wirklich jemand, dem möchte ich nicht verlieren. Okay. Sei es menschlich, sei es einfach, dass man auch okay. zusammen Spaß haben kann, man kann lachen, okay. einfach alles. Bevor man jemanden verliert, muss man erstmal jemanden haben. Du hast sie noch nicht. Jemand anders hat sie als Partner. Ja, als Partner. Ja, wenn du dich in der Rolle des Gespielen begnügen kannst, dann mach es so weiter. Wenn du aber darunter sehr leidest, und so einen Eindruck habe ich, dann musst du ihr mehr oder weniger bald sagen, dass sie eine Entscheidung treffen muss. Und jetzt habe ich alles gesagt. Carsten, okay. Du musst handeln. Du bist der Mann. Alles Gute wünsche ich dir. Und viel Glück euch alles beiden. Klar. Tschüss. Ich danke dir. Ciao. Ja, tschüss. Tschüss. 1.25 Uhr haben wir. Hier ist Christian. Christian ist 43. Guten Morgen, Christian. Ja, guten Morgen, Domian. Christian. Ja. So. Ich bin 44. Das habe ich in der Aufregung vorhin gegeben. Ja, macht ja nichts. Christian, 44. Um was geht's? Es geht eigentlich um das Thema, was wir am Mittwoch hatten. Da wollte ich mich ja schon melden. Ich hasse dieses Gefühl. Genau. Mhm. Weil ich leide schon seit 20 Jahren ungefähr an einer Zwangsneurose. Und Zwangsneurose versteht man ja meistens darunter Waschzwang, Putzzwang oder sowas. Aber ja, das habe ich nicht. Ich habe das in der Form von Perfektionismus. Also sprich, ein Beispiel, ich habe jetzt eine Box gehabt und das Gefühl hasse ich, wenn irgendwas auf mich zukommt, was negativ ist für mich, was zu extrem ist. Du hast eine Box gehabt? Naja, eine 5.1 Anlage will ich jetzt sagen, und da ist so eine silberne Box dabei. Eine Musikanlage? Ja, genau. Ja. Und da waren zwei Flecken drauf als Beispiel. Ja. Und das wird dann so lang wegpoliert, bis man es am Endeffekt lackieren muss, weil es dann so schlimm ist, das Ganze. Und es war aber vor Jahren schon viel schlimmer alles, dass ich tagelang an solchen Sachen verbracht habe und meine ganze Freizeit dafür draufgegangen ist. Aber dann bist du doch auch nah am Putzzwang, oder nicht? Ja, man sagt, also man vermutet so, aber es ist eigentlich doch was anderes. Weil mein Vater hat mich halt gelehrt, perfekt zu sein. Alles muss sauber und hundertprozentig sein. Ja, vielleicht hast du doch ein anderes Beispiel, was dich so zwanghaft macht, in welcher Situation du so zwanghaft bist. Ja, es kam zum Beispiel letzte Woche, weil ich bin in erwerbsminderungsvolle Rente, habe ich jetzt durchgekriegt vor Gericht, und da musste ich vor Gericht, und dann war ich so zwanghaft, dann habe ich irgendwie am Auto, wenn dann ein kleiner Lackkratzer war, dann ewig rumgemacht, um dieses Gefühl einfach loszuwerden. So muss man das verstehen. Mhm. Dadurch wird der Zwang ausgelebt. Und früher war es so, habe ich das Ganze damit Alkohol bremsen können. Aber seit 5 Jahren bin ich jetzt trocken. Dank. Also, nochmal, da ist ein Kratzer auf dem Auto, den erträgst du nicht. Der muss dann... Ja, den ertrage ich normalerweise schon, weil ich nehme ja auch Medikamente. Ja. Aber wenn jetzt was zusätzlich kommt, wie zum Beispiel die Gerichtsverhandlung kommt auf mich zu oder es kommt irgendeine Nachforderung, ich verstehe, das Geld, bringt dich durcheinander. Dann ist dieser Kratzer extrem für mich. Dann ist es nicht perfekt und dann muss es perfekt gemacht und werden. Und der Kratzer muss dann lackiert werden? Ja, erstmal muss er versucht werden, rauszupolieren. Ja. Und wenn es dann immer schlimmer wird, bis der Lack natürlich dann weg ist, dann muss es irgendwann lackiert werden, das ist klar. Und so kann es dann so lange gehen, dass es den ganzen Tag dauert. Aber durch Dank der Medikamente, die ich jetzt schon seit Jahren bekomme, ist es auch so, dass ich wieder aufhören kann. Zum Glück, früher konnte ich nicht mehr aufhören. Konnte ich das nur mit Alkohol stoppen, aber nur kurzfristig. Mhm. Was ist, wenn das Auto nicht so richtig funktioniert, aber dennoch fährt, aber wenn nicht alles so richtig funktioniert, was dann? Ja, dann versuche ich das auch zu beheben. Also dann wirst du es reparieren? Ja, sicher. Also ich mache ja fast alles selber. Ich muss ja sagen, ich habe ein eigenes Haus. Ich mache ja fast alles selber. Ich lasse ja wieder mal einen Handwerker rein, weil ich habe früher in dem Haus, zu der Vorgeschichte, hat sich mein Vater umgebracht in dem Elternhaus. Meine Mutter ist auch früher an Alkohol, Leberzirrhose verstorben. Mhm. Und in dem Haus war es noch schlimmer, das ich früher hatte, weil da war alles hundertprozentig. Da war jeder Kratzer im Parkett bearbeitet. Mhm. Also dieses Haus, aber jetzt auch in dem du jetzt wohnst, wohnst du da alleine? Nein, mit einer Lebensgefährtin. Ah. Ist aber alles, also wenn ich jetzt reinkommen würde, würde ich sagen, boah, das ist ja wie geleckt hier alles. Nee, ist es nicht. Nee, ist es nicht. Nicht mal so wie, nein, das ist der Unterschied zu früher. Aber es funktioniert alles in diesem Haus. Es funktioniert alles, ja. Da ist nicht irgendwo, wo ein Wasserhahn mal übermäßig tropft zum Beispiel. Nein, das wird auch gleich ziemlich schnell gemacht, aber gut, das halte ich noch für fast normal, würde ich sagen, mal in Anführungszeichen. Ja, was ist nicht normal, was du dennoch machst im Haus zum Beispiel? Ja, zum Beispiel diese Box, das war jetzt erst vor einer Woche, weil dann eine Rechnung kam, eine Nachforderung, Schock, Gefühl, ich hasse das Gefühl, musste dann, hab Flecken gesehen, hab sie erst ignoriert und dann habe ich sie beseitigen versucht und dann war irgendwann der Lack weg und dann musste ich sie nachlackieren. Aber jetzt habe ich es geschafft, schon seit Tagen nicht mehr an diese Box ranzugehen. Und das Wissen, dass du durch dieses Beseitigen den Lack zerstörst, das bremst dich nicht. Nein. Nein, du machst dann einfach... Wenn ich das Gefühl habe, wo wir das Thema am Mittwoch hatten, dass ich hasse, dass irgendwas mich stört, dann kann ich das nicht bremsen. Sag mal, noch ein Beispiel im Haus, außer den Boxen, wo du dann wie ja, wie elektrisiert warst und das gemacht hast. Hier jetzt in dem Haus oder in dem alten Haus? Na, jetzt in dem neuen, wo du jetzt wohnst. Ja, zum Beispiel am Kamin. Ich habe so einen Holzkamin hier im Haus und da war auch oben so eine leichte Lackbeschädigung am Kaminofenrohr. Da habe ich dann auch ewig rumgemacht, bis es auch wieder so schlimm war, dass ich es lackieren musste im Endeffekt. Und du lebst mit einer Frau zusammen? Ja. Das stelle ich mir sehr schwer vor, mit dir zusammenzuleben. Stimmt das? Ja, aber man muss sagen, sie hat auch Alkoholproblematik und auch ständig Rückfälle. Das belastet mich natürlich auch. Ach so, sie ist eine Alkoholikerin? Ja, wir haben uns in der zweiten Therapie kennengelernt. Das heißt, ihr fällt das gar nicht so auf, was du alles da machst? Sie hat auch selber Zwänge und auch Borderline. Ach so. Und dadurch kann es, der Vorteil ist, sie versteht es leichter. Der Nachteil ist, dass ich natürlich unter ihrer Krankheit auch leide. Natürlich. Also wie sie unter meiner. Natürlich. Gutes Stichwort. Wie sehr leidest du unter dieser Zwanghaftigkeit, von der du gerade gesprochen hast? Ja, wenn es natürlich so aussieht, dass ich 2 Stunden dran beschäftigt bin und nichts anderes mehr denken kann, dann leide ich sehr drunter. Und früher war das ja so, ich hatte ein Motorrad, Clique ruft an, konnte ich nicht fahren, weil ich irgendwo am Parkett beschäftigt war. Schönstes Wetter draußen, so war das früher. Aber heute ist es so, dass ich natürlich irgendwann durch die Medikamente auch wieder abstellen kann. Und es gab auch Zeiten, muss ich sagen, wo dieses fast ganz verschwunden, wo es ins Gegenteil ging. Wo ich mich fast schon gefreut hat, wenn ich im Tauchanzug, weil ich gehe auch tauchen in der Welt früher viel, hatte, das mich fast schon gefreut hat, wo ich dachte, das kann ja nicht sein, normal müsste mich das ja jetzt belasten. Wie kommt das? Ich dachte, das ist weg, die Zwänge. Aber jetzt weiß ich seit Monaten wieder, dass es eigentlich wieder da ist, zeitweise. Wie kann es sein, wenn du es so relativ gut im Griff hattest? Wie erklärst du es dir, dass es dann wiedergekommen ist? Naja, weil ich jetzt schon sehr lange trocken bin. Der Alkohol ist als Unterstützung nicht da. Ach so, zu der Zeit hast du Alkohol getrunken? Wie ich gesagt habe, ja, die Zwänge, wo sie sehr schlimm waren, habe ich durch Alkohol gestoppt. Den massiven Alkoholkonsum konnte ich es kurzfristig stoppen. Okay. Aber am nächsten Tag war es natürlich umso schlimmer. Umso schlimmer, das ist ja keine Lösung. Da treibst du den Teufel mit Belzebub aus. Ja, und ich bin jetzt seit 5 Jahren, wie gesagt, trocken und dadurch denke ich, dass das wieder mehr im Vordergrund tritt, weil der Alkohol sehr weit weg ist. Kann sein, kann aber auch sein vielleicht, dass die Situation mit deiner Frau dich aus der Bahn wieder geworfen hat, wenn du ständig damit konfrontiert bist mit ihren Problemen. Das belastet mich natürlich auch, das ist klar. Aber es sind ja Sachen, die mich selbst betreffen, die mich dann eigentlich dazu bringen, dass es zu Handlungen kommt. Man unterscheidet ja zwischen Gedankenzwängen und Handlungszwängen. Ja. Und das sind ja Handlungszwänge. Hast du denn den Eindruck, dass du durch deinen eigenen Willen und durch deine eigene Entscheidung auch dagegen wirken kannst? Ja, kann ich, aber nicht immer. Bemühst du dich denn darum? Ja, ich versuche schon, weil ich habe die Flecken angeschaut, habe die Musik spielen lassen und gedacht, jetzt lassen wir es mal. Aber es ging dann so eine halbe Stunde, Stunde. Und dann war der Gedanke, weil halt nur andere Probleme auf mich eingetroffen sind, dadurch konnte ich es dann nicht mehr beherrschen. Vom Gedanken zur Handlung ging es dann halt leider nicht. Jetzt bist du schon gewerbsunfähig. Erwerbsunfähig, ja. Ja, das vorübergehend. Mit 44, vorübergehend, aufgrund der Erkrankung. Ja, nicht nur der Krank- und Alkoholdiagnose und so weiter. Ich habe auch 50% Schwerbehinderung. Ja. Dadurch. Aber musste ich alles vor Gericht auch erstreiten. Das war natürlich auch nicht einfach. Und der Richter hat sogar, muss ich sagen, bei der letzten Verhandlung gesagt, er wird mich nicht persönlich vorladen, weil er meine ganze Zwangsproblematik durch die Aktenlage kennt. Ja. Wie denkst du dir, wie wird es weitergehen mit dir? Oder wie soll es weitergehen? Ja, ich denke, dass es besser wird wieder. Also, dass ich rückfällig wäre, denke ich mal nicht mit dem Alkohol, aber mit den Zwängen, ja, das ist halt, ich muss halt mal wahrscheinlich wieder raus, durch das, dass auch ein chronischer Geldmangel da war. Ich bin eigentlich einer, der viel in der Welt rumgereist ist, gerade durch meine Tauchgeschichten und Tauchfilme, dass mir das abgeht, dass ich das wieder brauche, um meine Batterien einfach wieder aufzuladen, irgendwie mal raus aus dem Ganzen. Okay, wir wollen natürlich hoffen, dass der Alkoholismus nicht wieder ausbricht, das ist ja selbstverständlich. Und die andere Sache ist natürlich, deswegen habe ich das gerade auch so explizit gefragt, natürlich wie bei allen Dingen, so auch bei Zwangserkrankungen, hat die eigene Position eine ganz, ganz große Macht, nämlich was will ich? Welche Haltung habe ich dazu? Will ich wirklich etwas verändern? Ich glaube, wenn man da sich positioniert hat, kann man sehr viel schaffen. Allein ich durch ja am Alkohol, ja. Bitte? Ich sehe es ja schon durch den Alkohol, ja. Was ich da geschafft habe. Ja, ja, da bist du auch weg, genau. Mhm. Natürlich braucht man dann, wenn es ganz schlimm ist, auch noch Medikamente oder Therapien oder einen Psychologen oder Psychiater. Aber das Allerwichtigste ist immer die eigene Einstellung. Wenn du nicht willst, dass du gesund wirst, wirst du nicht gesund. Mhm. Ja, ich will es eigentlich schon. Also ich meine, würdest du gesagt, ja, natürlich, das ist klar. Würdest du denn nochmal in eine Therapie deswegen gehen wollen? Ich denke, dass ich auch gar keine mehr bekommen würde, weil ich habe 4 Therapien mit Alkohol und Zwang. Ich habe immer die Kliniken danach ausgesucht. Ja. Und ich hatte auch schon 2 Zwangstherapien in der psychosomatischen Klinik in Windach. Ja. Wo es da spezialisiert sind drauf. Und ich meine, ich bin ja austherapiert. Ich weiß, die Therapeuten wissen ja schon oft, die sehen ja, dass ich das alles schon so weiß. Wenn ich einen neuen Therapeuten treffe, die sehen, dass ich, auch wenn sie mich beurteilen jetzt für die Erwerbsunfähigkeitsrente, da hat richtig gemerkt, wie ich austherapiert bin. Wie so, ich aber das ist doch interessant. Aber das ist doch interessant. Das heißt, du austherapiert klingt immer so hoffnungslos. Sagen wir es mal anders. Du weißt, auf was es ankommt. Und du weißt, was zu tun nötig ist. Mhm. Da brauchst du vielleicht gar keinen Therapeuten mehr. Das kannst du alleine. Das stimmt, ja. Das kannst du alleine. Ja, das stimmt. Das auszuhalten, das Problem und nichts zu machen. Genau, ganz genau. Aber das klappt ja auch meistens. Ja, aber dann. Aber nicht immer. Halt. Nein, wenn du einen Rückfall hast, und wenn man einen Rückfall hat, muss man diesen Rückfall akzeptieren und sagen, das nächste Mal schaffe ich es noch länger. Und so weiter. Mhm. Und so, ich glaube, so kann man sich wirklich nach oben hangeln. Stimmt. Mensch, Christian, drücke ich dir die Daumen, dass du schaffst. Ja. Und alles Gute von Herzen. Ja, und ich wollte noch sagen, ob ich ein Autogramm haben konnte. Ich wollte auch für die Sendung, weil ich bin schon ein langer Fan und habe es noch nie geschafft, durchzukommen, ob ich ein Autogramm von dir natürlich haben könnte. Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Okay. Sehr gerne. Alles klar. Christian, alles Gute und schönen Gruß an deine Lebensgefährtin. Ebenfalls, danke. Ja. Tschüss. Ciao. So, wir haben 1:36 Uhr. Ich sage euch kurz unser Thema nächste Woche. Hauptthema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Luxus. Ich möchte mich mit euch gerne über materiellen und auch nicht materiellen Luxus unterhalten. Also zunächst mal die Frage, wer von euch lebt so richtig um Luxus und genießt es auch und mag auch darüber erzählen? Was überhaupt ist euer größter Luxus und welchen Luxus ersehnt ihr euch vielleicht? Also zum Beispiel als Schwerkranker ist es ein Luxus, am Meer spazieren zu gehen. Oder als sehr armer Mensch ist es ein großer Luxus, mal schick essen zu gehen. Also welchen Luxus ersehnt ihr euch und welchen Luxus habt ihr vielleicht verloren in eurem Leben durch falsche Verhaltensweisen, durch Zufälle, durch Umstände, was auch immer. Das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Luxus. Gerne könnt ihr euch schon per Mail anmelden, domian@wdr.de, Stichwort Luxus. So, jetzt weiter mit der freien Themennacht heute und hier ist Sonja. Sonja ist 54. Guten Morgen, Sonja. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sonja. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass mein Sohn sich im Mai 2010 suizidiert hat. Hat sich das Leben genommen? Ja. Im Mai 2010, ja. Ja. Wie alt? 31 war er da. Warum hat er es gemacht? Mein Sohn war 12 Jahre an Schizophrenie erkrankt, hatte viele Psychosen in diesen Jahren. Durch Medikamente war er fast 3 Jahre stabil, also das heißt, dass er in 3 Jahre nicht im Krankenhaus war. Ja. Ich habe selber ihn 9 Mal zwangseinweisen lassen müssen. 9 Mal? Das ist ganz grausam, Domian. Glaube ich. Es kommen 5, 6 Polizisten, stürmen die Wohnung, Arzt, Krankenwagen, das ist ganz grausam. Die Polizisten stürmen die Wohnung? Auch wenn du denn da warst und die Tür aufgemacht hast? Ja. Die kommen reingestürmt? Kommen rein, und packen ihn dann, oder wie? Und fragen, ob er gefährlich ist oder so. Ich sage, ich denke nein, aber ich weiß nicht, wie er reagiert. Es kommen dann auch unheimliche Ängste hoch. Hat er sich dann gewehrt, wenn sowas passierte? Er hat sich auch schon mal gewehrt, indem er Polizisten bespuckt hat. Mhm. Hat er dir das hinterher übel genommen, dass du ihn hast zwangseinweisen lassen? Ja. Ja. Wie hat er sich das Leben genommen vor 2 Jahren? Es war ganz schlimm. Domian, ich habe das gar nicht gewusst zuerst. Mein Sohn sollte zwangseingewiesen werden morgens. Ich hatte einige Tage vorher Differenz und auch einen Betreuer. Hm. Und er hat gesagt, ich soll mich fernhalten von meinem Sohn. Und er sorgt für eine Zwangseinweisung und die waren donnerstags morgens da. Jetzt muss ich nochmal fragen, weil ich das nicht richtig verstanden habe. Der Sohn hatte einen Betreuer. Ja, weil... Und der Betreuer hat zu dir gesagt, du sollst dich fernhalten. Weil ich, ich muss dazu sagen, Domian, mein Sohn hatte mich einige Tage vorher das erste Mal geschlagen. Ich bin zu ihm gefahren und wir saßen im Auto und hatten dann Streit und dann hatte er mir so 3-4 Mal vom Kopf geschlagen, dass mein Kopf gegen die Autoscheide geknallt ist. Mhm. Und wir haben uns dann, er hat mich beschimpft, ich habe ihn aus dem Auto, ich sag raus. Ja. Und das war das Letzte, was du hast. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, lebens. Ich durfte ihn nicht mehr sehen. Das war quasi euer letztes Erleben zusammen, diese Geschichte im Auto. Ja. Wie hat er sich denn das Leben genommen? Björn, er hat laut meiner Aussage von meinem Bruder, ich habe meinen Bruder und seinen Freund den Nachbarn gebeten, abends die Tür aufzubrechen, weil die morgens haben das nicht getan, als sie ihn abholen wollten. Und die hatten ihn tot gefunden und das ganze Wohnzimmer war zerstört und er hat sich mit der Bildröhre erstochen. Kommt er nicht in die Bildröhre. Moment mal. Er hat sich mit der Bildröhre erstochen? Ja, mit der Bildröhre vom Fernseher? Ja, durch Leber und Lunge hat er sich die gestoßen. Er hat die Bildröhre zerstört und die Scherben genommen und sich die in den Magen oder in den Bauch gerammt? Ja. Mein Gott. Ja. Mein Gott. Weiß man, ob er daran sofort verstorben ist? Später der Arzt im Krankenhaus, weil man hatte mir das verschwiegen. Es wurde mir gesagt, er hätte Alkohol und Tabletten genommen und wäre daran gestorben. Und ich habe immer gespürt, dass da noch was ist. Das heißt, er ist verblutet in der Wohnung? Ja. Der Arzt hat mir das dann gesagt, was passiert ist und hat gesagt, der einzige Trost, den er mir geben kann, dass es ganz schnell geht, wenn man verblutet. Ja. Aber das Schlimme ist, ich konnte mich nicht verabschieden von ihm. Mhm. Ich durfte ihn nicht mehr sehen. Du hast? Ich bin sofort im Krankenwagen gekommen. Hast du ihn denn auch später nicht nochmal sehen können, beim Bestatter zum Nein. Beispiel? Warum nicht? Ich habe mit meinem Bruder... Es tut mir auch leid für meinen Bruder und Christians Freund, die ihn gefunden haben. Ich denke immer an die beiden, die dieses Bild nie vergessen werden, weil so dumm waren. Warum hast du ihn denn dir nicht nochmal angeschaut? Ich durfte nicht. Wer hat dir das denn verboten? Mein Bruder hat gesagt, er hat das gut gemeint. Kriminalpolizei und so war alle schon da und der Krankenwagen und die haben mich sofort im Krankenwagen rein verfrachtet. Okay, ich merke, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat. Machst ich sollte du dir, das nicht sehen, ja. Machst du dir Vorwürfe? Ich mache mir Vorwürfe, dass ich auf den Betreuer gehört habe, dass ich mich angehalten habe, Domian. Ich bin noch einen Abend vorher bei ihm vorbeigefahren und habe dich gesehen im Wohnzimmer und ich habe gedacht, Gott sei Dank, verschnittst du? Und das ich wünschte mir jetzt, ich hätte geklingelt und wäre zu ihm gegangen. Ja, das ist natürlich jetzt sehr schwer für mich zu beurteilen, aber einerseits, andererseits, hast du mir ihn geschildert, dass er einen sehr schwer psychisch kranken Menschen... Ja. Aber weißt du, bin dann nicht psychotisch, war er war so lieb, hat mir so viel Liebe gegeben. Nee, das glaube ich, das will ich ja gar nicht in Frage stellen. Aber da er so schwer seelisch erkrankt war und auch schon solche extremen Krisen durchgemacht hat, wie du es geschildert hast, konnte es vielleicht niemand verhindern. Und auch ein Besuch deinerseits vielleicht an dem Abend hätte das nicht verhindern können, dann wäre es vielleicht am anderen Abend passiert oder nachdem du dann gegangen wärst. Das haben ja auch die Ärzte und Therapeuten gesagt und 7 Monate vorher hat er schon mal versucht und sich ein Messer in den Bauch gestoßen. Sonja, ich möchte mal folgenden Vorschlag machen. Das geht dir so zu Herzen und es fällt dir auch so schwer, darüber zu sprechen. Das müssen wir jetzt auch dann nicht so in aller Öffentlichkeit machen. Ja. Wir werden dich jetzt im Hintergrund zurückrufen. Ja. Und ich finde, du brauchst jetzt ganz dringend psychotherapeutische Hilfe. Und wie und wann und wo man das machen kann, das wird dir meine Psychologin, die Magdalena, gleich erklären. Ich möchte noch etwas sagen. Ja, gerne. Es ist, es wird generell so zu wenig für diese Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, getan. Ja. Ich glaube, dass... Es wird zu wenig gekümmert und sie haben kaum eine Chance in Außenweltberuf oder sonst was. Mhm. Verstehst du die? Mhm. Ich verstehe das. Deswegen ist mir auch ein großes Anliegen, dass wir diese Erkrankung hier in dieser Sendung immer wieder thematisieren, dass wir so einen kleinen Beitrag zur Information dazu beitragen können. Ja. So, meine liebe Sonja, bitte leg auf und du wirst zurückgerufen. Ja, danke, Domian. Sehr gerne. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir den zweiten Christian für heute. Der ist aber jetzt 32. Hallo, Christian. Ja, hallo. Christian, was ist denn dein Thema? Ja, wie gesagt, ich bin mittlerweile 32 und hatte noch nie eine feste Beziehung. Auch keine Lose und keine Liebelei dermaßen. Auch kein Sex? Doch. Sex, ja. Allerdings nur gegen Bezahlung alle paar Monate. Naja, ist ein Anfang. Ja. Vielleicht. Immerhin. 32 Jahre alt, noch keine Beziehung? Nein. Wie kommt's? Wer erklärt es dir? Gut, was ein großer Grund ist, ich war in der Schule die meiste Zeit der Prügelknabe, immer zuletzt in Mannschaft gewählt. Also dieser User-Typ, der außenseitermäßig ist. Ja. Ja. Mhm. Aber viele, die in der Schule Loser waren, starten dann, wenn sie aus der Schule raus sind, kolossal durch und sind dann die Gewinner. Ist bei dir nicht so? Nee, bei mir nicht so, nein. Also bei mir ist das so geblieben. Also zumindest Thema Beziehung, Gewinn, Frau Gewinn angeht. Ja. Du warst aber schon mal verliebt. Oh, sehr oft sogar. Sehr oft. Mhm. Und hast du das den Frauen dann gestanden? Ging es so weit oder war es eine heimliche Liebe? Zweimal, wo es kurz davor war, habe ich es denen gestanden. Wie waren die Reaktionen? Die waren erstaunt und sagten, ja, wie kommt's denn? Und ja, und habe ich ihnen das so halbwegs erklärt, ja. Hatten noch Verständnis, aber warum es dann nicht geklappt hat, hat auch seine andere Gründe. Es hatte andere Gründe, warum es nicht geklappt hat? Ja, wie soll ich sagen, sie waren komplizierte Frauen. Also ja. Die eine hat über die frühe Beziehung noch nicht hinweg und dann ja war sie ein Tag total verliebt in mich, anderen Tag total kalt. Hm. Also hast du Pech gehabt, dass du an die gekommen bist? Ja. Kann man sagen? Ja. Das lag nicht an dir, dass du dich nicht bemüht hast. Du hast es ja sogar zum Ausdruck gebracht. Hm. Sondern es lag an der Frau und an den Umständen, so kann man sagen. So kann man sagen, ja. Hast du denn Sehnsucht danach? Ja, doch, das kann man sagen. Große sogar. Mhm. Mal große, mal weniger große. Wie lebst du so? Was machst du beispielsweise beruflich? Ich arbeite in einer Fabrik als Produktionshelfer. Ja. Hab meine eigenen vier Wände. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, erst seit einem Jahr. Ich habe bis 31 noch im Hotel Mama in meinem Kinderzimmer gewohnt. Oh, das ist natürlich auch nicht gut. Nein. Das ist keine gute Voraussetzung. Das beeindruckt die Frauen nicht, wenn man mit 30 noch bei der Mama wohnt. Nee, es war ja so. Ich habe es ganz früher gehabt, aber es war eine Geldfrage, warum es nicht geklappt hat. Kommst du denn jetzt alleine in deiner Wohnung klar? Doch, auf jeden Fall. Also du kannst den kleinen Haushalt schmeißen, das funktioniert. Oder kommt die Mama putzen? Nee, das funktioniert alles. Und das Verhältnis aber zu deinen Eltern ist gut? Das ist gut, ja. Ja. Und was machst du so, wenn du Freizeit hast, Wochenende, Ferien? Ja, also ich bin kein inaktiver Mensch. Ich treibe Sport, ich gehe joggen, betreibe auch Kampfsport im Verein. Mhm. Mhm. Ja. Also, du bist nicht isoliert? Nee, das ganz und gar nicht. Das ist ja schon mal, das ist wirklich ganz wichtig. Das ist ganz schlimm, wenn Leute dann zu Hause zurückgezogen in ihren vier Wänden sitzen und sagen, ich habe keinen, dann kann man immer sagen, ja gut, der kommt nicht reingeflogen. Ja, ich habe solche Phasen gehabt, aber in den letzten Jahren nein. Also ich bin ein aktiver Mensch, bin auch kontaktfreudig. Wie siehst du aus? Durchschnitt. durchschnittlich, also über 1,80 groß und wie gesagt, ich treibe Sport und ich bin nicht dick und ja. Ja, also eigentlich so von den Grundkoordinaten klingt das ja gar nicht schlecht. Ja, das ist auch so eine Sache, wo ich mir seit Jahren den Kopf zerbreche. Was machst du denn zurzeit? In welcher Weise bemühst du dich, eine Frau zu finden, wo es eben nicht nur um Sex geht, sondern vielleicht dann auch um eine längere Beziehung? Ja, ich bin im Internet sehr eifrig am Suchen. Im Internet, ja? Ja, nur da habe ich die Erfahrung gemacht, da sind 6.000 weibliche und 12.000 männliche. Ja. Das heißt, also Männerüberschuss und das ist total schwierig dort. Also ist es denn schon mal so weit gekommen, dass du dich mit jemandem getroffen hast? Das ist auch schon einmal vorgekommen, ja. Die du aus dem Internet kennengelernt hast? Ja, richtig. Und war dann aber auch nichts? Nein, das war auch nichts. Du kannst ja in deinem Alter gut ausgehen. Auf die Rolle gehen, tust du das? Also Kneipen, Disco, Bars und so weiter? Nicht so häufig, weil ich der Typ bin, wenn ich irgendwo alleine bin, ich komme nicht in Kontakt, ich muss Freunde, Bekannte dabei haben. Verstehe. Da bist du dann schüchtern und dann ist die Hemmschwelle noch größer, irgendeine Frau anzusprechen. Richtig, ja. Ja, also du machst ja schon viel, du machst Sport, du bist da aktiv nach draußen, du bist im Internet. Was machen wir mit dir? Wie finden wir für dich eine nette Frau? Bitte, bitte nicht schreiben, wir machen hier keine Kontaktbörse. Wir lieben Frauen. Christian, das ist ich glaube, dass du wichtige Sachen, wie gesagt, richtig machst. Du musst sie noch weitermachen und noch weiter ausbauen und einfach am Ball bleiben. Ja. Wenn es auch noch so mühsam ist. Ja. Und dass du da die einen das schon angesprochen hast, dass du dich in die verliebt hast, finde ich auch gut. Das zeigt, dass du mutig bist. Mhm. Viele trauen sich das ja gar nicht, sind dann ganz schüchtern. Mhm. Wenn man dann einen vor dem Bug bekommt und eine Absage erteilt kriegt, okay, das ist im ersten Moment schmerzlich, aber da muss man sich in die Wunden lecken und dann ist es dann auch gut nach ein paar Tagen wieder. Ja. Du musst weiter vorangehen und weiter es versuchen. Und vielleicht auch, ich weiß nicht, da wo du Kampfsport machst, sind wahrscheinlich nur Jungs, oder? Überwiegend. Ja. Frauen auch, aber sind meistens entweder zu jung oder vergeben, schon lange verheiratet etc. Vielleicht solltest du dir noch irgendeine Aktivität suchen, wo auch mehr Frauen sind. Ich weiß nicht gerade was, aber irgendwas, was dich interessiert. Wie wär's denn mit Chor singen? War nicht so ganz ernst gemeint. Aber warum eigentlich nicht? Also wen das interessiert, ist das natürlich auch toll. Da sind ja auch Frauen. Mhm. Ja. Aber ich sag's nur als Beispiel, dass du dir irgendetwas ausdenkst, wo du noch mehr mit Leuten in Kontakt kommst. Das Wichtigste ist, glaube ich, auch bei der Angelegenheit, dass man, wenn man auch viele Niederlagen erlebt und viele Narben davon trägt, dass man nicht aufgibt. Wenn man aufgibt, hat man verloren. Ganz einfach. Ja, das weiß ich auch, aber das Umsetzen fällt mir so schwer, wie gesagt. Deswegen habe ich dir jetzt nochmal so als ganz neutraler Mensch gesagt, mehr kann ich dir nicht sagen. Niemand kann dir mehr sagen. Mhm. Ja? Christian, toi toi toi. Ja. Wünsche dir eine tolle Frau bald. Ja, danke. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Johanna? Johanna. Mhm. 26. Ja. Johanna, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich hab Liebeskummer und weiß nicht weiter. Ach, Johanna. Ja. Erzähl mal ein bisschen von dem Fall. Ja, ich wurde vor 2,5 Wochen verlassen von meinem Freund nach 7 Jahren. Nach 7 Jahren. Ja, am 31.12. ist mein Baby geboren. Es war alles in Ordnung. Wir haben uns eine Wohnung zusammengenommen. Das ist euer Baby? Ja, richtig. Ich dachte, es wäre alles in Ordnung. Ich wollte dann, weil meine Familie ein paar hundert Kilometer weg wohnt, wollte ich meine Familie besuchen gehen. Es gab Stress und Streit und er ist gegangen, hat seine Sachen gepackt und hat gesagt, er kommt nicht wieder. Mhm. Ich habe dann noch bis nächsten Morgen gewartet und dachte mir, okay, vielleicht kommt er doch noch wieder, vielleicht muss er sich erst abregen. Mhm. Er kam auch wieder, er hat uns keines Blickes gewürdigt, hat seine Sachen geschnappt und ist gegangen. Wie? Ja. Einfach so. Ohne Erklärung? Ohne ein Wort, er hat nur zu mir gesagt, vorher noch am Telefon, hat einen Abend vorher, also als er gegangen ist, hat er mir in der Nacht angerufen, hat gesagt, er möchte nicht mit mir zusammen sein, er könnte nicht mit mir zusammenleben, weil ich ein zu großes Mundwerk für ihn hätte. Wie, das fällt ihm jetzt gerade ein, nach 7 Jahren? Ja. Und ja. Nachdem gerade das Kind geboren wurde? Ja, genau. Und ich müsste mich ja nicht wundern, dass er nicht zurückkommt, hat er zu mir gesagt. Und dann, als er den nächsten Morgen kam, hat er uns nicht angeguckt, hat seine Sachen genommen und ist gegangen. Ich wollte dann nochmal mit ihm sprechen. Keine Zeit. Also er hat uns behandelt wie Luft. Also uns meinst du das Baby und dich? Ja, richtig. Kein Blick auf das Kind geworfen. Nee, ich dachte, wenn er sich jetzt von mir trennt, okay, aber sein Kind nicht mal mehr anzugucken, das ist schon eine harte Geschichte, finde ich. Wo ist er jetzt? Tja, zu Hause. Ne? Ich bin dann, hab meine Sachen gepackt, bin zu meiner Familie gefahren. Mhm. Da bin ich jetzt auch seit 2,5 Wochen. Die fangen mich gut auf. Ich kann nicht sagen, dass es mir schlecht geht oder sowas. Aber abends ist man dann doch immer allein, ne? Ja, also. Und es gab Gespräche, ich habe auch angerufen und habe versucht, das nochmal hinzukriegen und habe auch gesagt, pass auf, wir können doch über alles reden, wenn du dich nicht wohlgefühlt hast, hättest du mir das sagen können. Mhm. Ich bin ja kein Mensch, mit dem du nicht reden kannst. Vielleicht hat er Angst vor dir. Nee, er hat nur zu mir gesagt, ich dürfte zurückkommen unter der Bedingung, dass ich... mich nicht mehr so oft mit ihm streite, also dass ich meinen Mund nicht mehr so oft aufmache, dass ich meine Meinung zurückstecke, dass meine Familie nicht so oft sehen darf, weil das wäre ihm zu oft, war das, wenn ich alle fünf Wochen mal hinfahre. War das ein Streitpunkt gewesen? Ja, also er hat es nicht direkt gesagt. Er hat immer... Streit gesucht, wenn ich nach Hause fahren wollte. Naja, habt ihr denn überhaupt viel gestritten in den letzten Jahren oder im letzten Jahr? Nein, also klar, es gab Streitigkeiten, aber es war jetzt nicht so dramatisch, dass ich dachte, ich bin dann bald alleine. Ja, nur hatte ich dachte jetzt, wo wir eine Familie aufbauen, ist das schon was anderes. Nur hat er dir einige Sachen gesagt. Unter den Bedingungen kannst du zurückkommen. Dürfte ich zurückkommen? Darfst du zurückkommen? Wie empfindest du diese Bedingungen? Also ich finde die ehrlich gesagt gar nicht gut, weil er zu mir gesagt hat, wenn ich meinen Mund nochmal so aufmachen würde, dann müsste ich mit einer Ohrfeige rechnen, weil nur so könnte er mir zeigen, was los ist oder wo es lang geht. So also habe ich den Eindruck, dass er sich von dir überrannt fühlt, dass er das Gefühl hat, nicht gegen dich anzukommen, dass du ihn platt quatscht vielleicht? Wenn er das so empfindet, so meine ich das. Also ich weiß nicht, ich denke mir jetzt so im Nachhinein, die zwei Wochen, wo ich jetzt nachgedacht habe, vielleicht ist er einfach noch nicht reif genug für eine Familie. Ja gut, aber wie alt ist er? 25. Ja, das glaube ich nicht. Also wenn ihr 7 Jahre zusammen seid. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist jetzt auch durch das Kind, hat er Panik bekommen und ihm wurde klar, dass das jetzt vielleicht auf länger oder immer sein soll. Ja, das kann auch sein. Und ich vermute ja, dass sich da ganz viel schon im Laufe der Jahre angestaut hat, an Missmut, vielleicht auch an Ablehnung oder Aggression dir gegenüber, weil er sich vielleicht dir gegenüber nicht zur Wehr setzen kann. Ich mutmaß mal gerade so in den Nebel rein. Und er jetzt aus ein bisschen auch aus Hilflosigkeit einfach weggelaufen ist. Ja, das kann sein. Das will ich nicht rechtfertigen, aber ich versuch's gerade zu erklären. Ja, aber dann kann er mir doch nicht so eine Bedingung stellen. Dann könnte er ja sagen, wir klären das und ich sag dir, was mich stört, aber er kann doch nicht sagen... Nee, aber weißt du, was das Gute an dem Ausspruch ist? Der hat nicht zu dir gesagt, ich will dich nie wiedersehen, lass mich in Ruhe. Das hat er nicht gesagt. Der hat gesagt, du komm zurück, wenn das und das und das. Klingt ein bisschen krass formuliert, finde ich auch. Aber dahinter steckt ja der Wunsch, wir wollen zusammen sein, aber wir wollen eine andere Ebene des Miteinanders finden. So interpretiere ich das. Ja, aber auch zu sagen, wenn ich nicht zurückkomme, möchte er nie wieder was von seinem Kind hören oder sehen. Ich sollte froh sein, dass ich die Kleine überhaupt mitnehmen durfte. Mhm. Das ist ja auch schon eine Aussage. Bist du ein Typ, dass ihr beiden euch an einen Tisch setzt mit einem Berater zusammen? Nee. Warum nicht? Nee, weil dazu kriege ich ihn nicht. Schlag's ihm vor. Ja, ich würde vielleicht sagen. Ist es sogar für ihn ganz angenehm, weil eine neutrale Person dabei ist und wenn er sagt, dass du so viel redest, dass da eine andere Person ist, die dich dann stoppt. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Macht es, versucht es, gibt euch eine Chance. Schlag es ihm vor. Ja, Chancen sehe ich immer, aber schon mit der Aussage zu kommen, wenn ich meine Meinung vertrete. Okay, das kannst du bei der Beratung sagen, dass sich das extrem nervt. Mal sehen, was dann bei rauskommt. Johanna, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und geben dir eine Beratungsstelle an die Hand. Ja. Und vielleicht klappt es ja noch. Ich wünsche es euch sehr. Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Gute Nacht. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns in der Technik Patricia Unger. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Macht's gut. Bis dann. Bye bye. Ciao.